Erster Zion, steh auf. Zieh deine Kraft an. Jerusalem, du heilige Stadt, zieh deine schönen Kleider an. Niemand Unreines darf mehr in dich kommen. Zweiter Jerusalem, schüttle den Staub ab. Steh auf und setz dich hin. Mach die Ketten von deinem Hals los. Du bist gefangen, Tochter Zion. Dritter Gott sagt, man hat euch umsonst verkauft. Ihr werdet ohne Geld frei sein. Vierter Gott, der Herr, sagt, mein Volk ging nach Ägypten. Sie lebten dort als Fremde. Assur hat sie schlecht behandelt. Fünfter Gott sagt, was soll ich jetzt tun? Mein Volk wurde umsonst weggenommen. Ihre Herrscher sind stolz. Mein Name wird immer schlecht gemacht. Sechster, darum soll mein Volk meinen Namen kennen. Sie sollen an diesem Tag wissen, ich bin es, der spricht. Ich bin da. Siebter, schön sind die Füße des Boten auf den Bergen. Er bringt gute Nachrichten. Er spricht von Frieden und Rettung. Er sagt zu Zion, dein Gott ist König. Achter, hör zu. Deine Wächter rufen laut. Sie freuen sich alle sehr. Sie sehen, wie Gott nach Zion zurückkommt. Neunter, ruft laut vor Freude, ihr Ruinen von Jerusalem. Gott tröstet sein Volk. Er macht Jerusalem frei. Zehnter, Gott zeigt seine Kraft allen Völkern. Alle Menschen auf der Welt sollen sehen, unser Gott rettet uns. Elfter, geht weg. Geht von dort weg. Fasst nichts Unreines an. Macht euch rein, ihr Diener Gottes. Zwölfter, ihr sollt nicht schnell weggehen. Ihr sollt nicht fliehen. Gott geht vor euch her. Der Gott Israels ist hinter euch. Dreizehnter, mein Diener wird Erfolg haben. Er wird groß werden. Er wird sehr wichtig sein. Vierzehnter, viele Leute waren entsetzt über ihn. Sein Aussehen war sehr schlimm. Er sah nicht mehr wie ein Mensch aus. Fünfzehnter, er wird viele Völker überraschen. Sie werden ihn ehren. Könige werden still sein wegen ihm. Sie sehen, was man ihnen nie gesagt hat. Sie verstehen, was sie nie gehört haben.